nämlich wissen, dass es im Schloss zwei Arten von Leuten gibt. Das Drinnenvolk lebt drinnen und es duftet. Gute Manieren, wohlerzogen und gesittet. Aber dann gibt's da noch die Draußer. Sie leben draußen. Draußer sind laut und liederlich, rau und rüpelhaft. Und sie sind grün. Weißt du, was diese grünen Widerlinge mit einem Kaninchen wie mir machen würden, wenn sie mich schnappten? Hä? Weißt du das? Nein, keine Ahnung. Das dachte ich mir. Und was soll ein Mädchen wie du in seinem frisch gebügelten Kleidchen auch wissen, was da draußen hinter dem Wald so alles vor sich geht? Aber ich werde dir sagen, was sie mit mir machen würden. Sie würden mich fressen. Boah, wie scheußlich. Ja, und es würde mich nicht wundern, wenn die Grünlinge auch bei dir nicht abgeneigt wären. Die fressen alles und jeden. Echt? Na dann gehe ich aber lieber ins Schloss zu diesen Drinnern. Das will ich dir aber auch geraten haben. Hast du denn schon viele von diesen Grünlingen gesehen? Zum Glück noch keinen einzigen. Als waschechtes Kaninchen bleibe ich schön in meinem Wald. Aber woher weißt du denn dann überhaupt was von drinnen und draußen? Das gehört zum Allgemeinwissen. Ich weiß aber nichts davon. Du bist eben dumm. Das glaube ich eigentlich nicht. Das ist die schlimmste Art von Dummheit, wenn man nicht weiß, dass man nichts weiß. Woher willst du eigentlich wissen, dass die Grünlinge wirklich so schrecklich sind, wenn du sie noch nie gesehen hast? Warum begleitest du mich nicht einfach und wir schauen uns alles zusammen an? Manchmal glaube ich, dass Dummheit eine Krankheit ist. Hast du vielleicht schon mal Karl den Kühnen gesehen? Wen? Oder die Rückseite des Mondes oder Dinosaurierkacke? Nein. Und woher willst du dann wissen, dass es sie gibt oder gab? Naja, wenigstens habe ich schon mal davon gehört. Na, und jetzt hast du eben was von den Grünlingen gehört. So, und jetzt lass uns weitergehen. Bis zum Schloss ist es noch ein ganz schönes Stückchen und ich muss zum Abendessen wieder zu Hause sein. Es war gar nicht so einfach, sich mit dem schwarzen Kaninchen zu unterhalten. Nicht nur, weil Lorina Mühe hatte, dem auf- und abwippenden Hinterteil durch den grauen Wald zu folgen. Na los, komm schon! Das Kaninchen schien auch ziemlich viel zu wissen. Dass Lorina Lorina hieß zum Beispiel und auf dem Weg zum Schloss war, weil sie für Mr. Blair einen Aufsatz über das Thema »Ein besonderer Ort« schreiben musste. Drinnen sind drinnen und draußen sind draußen. Das ist alles. Ein besonderer Ort. Dabei war Lorina sofort das Schloss eingefallen, von dem ihr Edith, ihre ältere Schwester, mal erzählt hatte. Edith erzählte oft Geschichten aus den Büchern, die sie gerade las. Lorina wollte natürlich wissen, wo dieses Schloss liegt, aber das wusste Edith auch nicht so recht. Von drinnen und draußen hatte sie nichts gesagt und von schwarzen Kaninchen schon gar nichts. Schloss draußen drin von David Henry Wilson. Je näher sie dem Waldrand kamen, desto schweigsamer wurde das Kaninchen. Lorina hatte fast den Eindruck, als fürchtete es sich ein wenig. Zum Abschied nuschelte es noch was, das sich so ähnlich anhörte wie »Viel Glück«, und hoppelte zurück durchs Unterholz. Lorina sah sich um. Von da oben, wo sie stand, konnte sie auf der anderen Seite eines kahlen Tals das Schloss sehen. So ganz allein war ihr jetzt doch ein bisschen unheimlich zumute. Trotzdem ging sie weiter, denn sie musste ja irgendetwas erleben, wenn sie ihren Aufsatz bis Montag früh fertig haben wollte. Im Tal lag brauner Rauch, der dichter wurde, je weiter sie sich dem Schlosshügel näherte. Immer auf der Hut vor grünen Draußern. Alles glaubte sie dem Kaninchen zwar nicht, aber manches schon. Und in der Schule hatte sie mal was von Menschenfressern gehört. Karnevalen oder so ähnlich. Hallo? Lorina bekam einen Mordschreck, denn sie hatte gar nicht bemerkt, dass sich aus dem Nebel zwei grüne, dürre Kinder näherten. Hallo, wo kommt ihr denn auf einmal her? Wir wollten dich nicht erschrecken. Bringst du uns was zu essen? Zu essen? Ich habe selbst nichts dabei. Hätte ich euch was mitbringen sollen? Du hast ja ein schönes Kleid an. Wie heißt du denn? Ich heiße Tanga. Ich, Lorina. Komischer Name. Das ist mein kleiner Bruder Birim. Hallo, Birim. Er kann dir keine Antwort geben. Birim ist stumm. Wenn du magst, kannst du mit zu uns ins Lager kommen. Meine Mutter freut sich bestimmt, wenn ich dich mitbringe. Tanga nahm Lorinas Hand und Lorina fasste den kleinen Birim an. Zusammen gingen sie zu den Zelten, die aussahen wie aufgestellte Strohbündel. Schon nach ein paar Metern kamen ihnen noch mehr grüne Kinder auf dünnen Streichholzbeinchen entgegen. Dahinter waren auch einige Erwachsene, aber keiner reichte Lorina weiter als bis zur Schulter. Sie waren scheu und gingen langsam. Als sie ins Zelt kamen, brauchte Lorina eine Weile, bis sie sich an die Dunkelheit gewöhnt hatte. Das ist Lorina. Und das ist meine Mutter. Guten Tag. Sie ist sehr krank. Wie heißt deine Krankheit denn? Oh. Darf ich mich zu dir setzen? Sie liegt im Sterben, nicht wahr, Kasim? Ja, und wir werden alle sterben, wenn wir nicht verhungern, bringt uns der Rauch um. Wir dachten, du bist gekommen, um uns zu helfen. Naja, ich wusste ja gar nichts von euch und dass es euch so schlecht geht. Eigentlich suche ich nur irgendeinen besonderen Ort. Ich soll einen Aufsatz schreiben für Mr. Blair. Wohnt der im Schloss? Nein, nein, das ist mein Lehrer. Aber ich bin auf dem Weg zum Schloss. Vielleicht finde ich jemanden, der euch helfen kann. Sie könnten, aber sie wollen nicht. Gibt es denn im Schloss was zu essen? Natürlich. Na, wenn ich sowieso dahin gehe, kann ich euch ja was mitbringen. Du hast ein gutes Herz. Sind Sie Tangas Vater? Nein, Ihr Vater ist tot. Ich bin Kasim. Ich bin der Vater all dieser Leute. Aber ich kann keinem von ihnen helfen. Warum wandert ihr denn dann nicht aus? Kann man hier denn irgendwas anbauen und ernten? Das sieht alles so tot aus. Der Rauch macht alles kaputt. Aber wir können nicht auswandern. Das Schloss ist unsere Heimat. Anderswo ist die Heimat anderer Leute. Lorina hätte sich gerne noch länger mit Kasim unterhalten. Sie wollte ihn fragen, warum es hier nichts zu essen gibt und warum die Drinner keine Hilfe brachten. Aber es war keine Zeit mehr zum Fragen. Die Grünlinge brauchten Hilfe. Sofort. Und so machte sich Lorina auf den Weg zum Schloss. Das Schlosstor war riesengroß, höher als ein Haus und aus dickem Eichenholz gezimmert. Hallo! Lorina begann sich zu fragen, ob das Kaninchen nicht einiges durcheinander gebracht hatte. So höflich und freundlich, wie sich die Grünlinge benommen hatten, waren wahrscheinlich die Drinner die Karnevalen. Hallo! Ist da jemand? Zu ihrer Überraschung fand sie auf der rechten Seite in Hüfthöhe eine winzige Tür, die allerdings ebenfalls verschlossen war. Ihr war die Sache zwar nicht ganz geheuer, aber sie bückte sich trotzdem und drückte auf den noch winzigeren Klingelknopf. Wer bist denn du? Guten Tag, ich heiße Lorina. Und was willst du hier? Na, reinkommen. Und warum? Ich will den Grünlingen helfen. Kein sehr überzeugender Grund. Und wer bist du? Ich? Mausmeister! Na also, dann komm mal mit. Lorina folgte dem kleinen Mausmeister durch den riesigen Torbogen. Na los, komm schon! Sie durchquerten lange Gänge, in denen sich Lorina ducken musste, um nicht mit dem Kopf an der Decke anzustoßen. Ja, wir können dich überall nicht einmachen, wir müssen sparen. Sie passierten Türen und Tore, Winkel und Gassen. Wo bleibst du denn mit einer Stelle? Lorina fühlte sich wie in einem großen Labyrinth. Ist es. Und kannst leise sein und nur antworten, wenn du gefragt wirst. Ist das klar? Klar. Schließlich kamen sie durch eine niedrige Tür in ein muffiges Büro, das bis zur Decke angefüllt war mit verstaubten Aktenordnern. In der Mitte des Raums stand ein riesiger Schreibtisch, auf dem ungefähr 200 Stempel in allen Größen aufgestellt waren. Dazwischen huschte unruhig ein schnurrbärtiges Tier mit nervösen, dunkelroten Augen, die Lorina scharf fixierten. Es war eine Bürokratte. Name Lorina will angeblich den Grünlingen helfen. Guten Tag. Wird eigentlich das ganze Schloss von Tieren verwaltet? Ruhe, hier stelle ich die Fragen. Setzen. Mausmeister, du kannst draußen warten. Ja gut, also warte ich dann draußen. Ja, ja. Wie heißt du? Lorina. Also, wenn noch irgendetwas ist. Raus! Jawohl, bin schon weg. Todestag? Du meinst Geburtstag. Ich weiß schon, was ich meine. Todestag? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Beinlänge von Knie bis Knöchel? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Anzahl der Haare auf dem Kopf? Weiß ich nicht. Besonders viel weißt du ja nicht über dich. Solche Sachen kann man gar nicht wissen. Was soll die ganze Fragerei überhaupt? Ich will doch nur Hilfe für die Grünlinge holen. Das geht erst, wenn ich diese Formulare hier ausgefüllt habe. Du kannst hier mit keinem sprechen, bevor ich dir nicht einen Erlaubnisschein geschrieben habe. Erlaubnis wofür? Schloss-Eintrittserlaubnisschein. Aber ich bin doch schon im Schloss. Bist du eben nicht. Niemand kann das Schloss ohne Schloss-Eintrittserlaubnisschein betreten. Jetzt unterschreib. Hier. So, hier hast du deinen Erlaubnisschein. Danke. Und zu wem soll ich jetzt gehen? Tja. Ich meine, wegen den Grünlingen. Tja, tja. Wer ist denn hier im Schloss für die Ernährung zuständig? Eigentlich Mr. Hock, aber... Und wo finde ich diesen Mr. Hock? In der Schlossküche. Oh, und wo ist die Schlossküche? Du bist ja ganz schön neugierig. Wenn du keine Fragen mehr hast, darf ich dann gehen? Einen Moment. Zeig mir erstmal deinen Erlaubnisschein. Da, bitte. Okay, alles in Ordnung. Und jetzt hau ab. Kriege ich den Erlaubnisschein denn nicht wieder? Nein. Alle Schlosseintrittserlaubnisscheine werden in meinem Büro gesammelt und abgeheftet. Wozu hast du ihn mir dann überhaupt gegeben? Wenn ich ihn dir nicht gegeben hätte, hättest du ihn mir nicht zeigen können. Kapiert? Fett, fett, fett will ich sein. Fett sein ist fabelhaft, fett sein ist fein. Zum Teufel mit Anstand und Tischmanier. Gib mir zu essen, gib mir zu essen, gib mir zu essen, ich muss expandieren. Mein Speck, der wabelt wie Himbeergelee. Mein Bauch ein Ballon bis zum großen Zeh. Ich muss, ich werde, man kann es schon sehen. Wie ein Hefeteig, wie ein Hefeteig, wie ein Hefeteig auseinandergehen. Mr. Hock hörte wieder mal seine Lieblingskassette, die ihm ein Cousin zweiten Grades aufgenommen hatte. Fett, fett, fett will ich sein. Fett sein ist fabelhaft, fett sein ist fein. Zum Teufel mit Anstand und Tischmanieren. Gebt mir zu essen, gebt mir zu essen, gebt mir zu essen. Ich muss expandieren. Trotz des Liedes staunte Lorina nicht schlecht, als sie um die Ecke in die Küche bog. Am Küchentisch saß ein blubbernder Fettberg, ein riesiger Flatsch unförmigen Fleisches, der in blassen Speckrollen bis zum Boden waberte. Oben auf diesem keuchenden Berg saß ein Gesicht, das nur aus einem gierig klaffenden Maul zu bestehen schien. Auf dem Tisch vor dem Monster stand ein Berg von Essen, der einfach nicht kleiner wurde. Irgendjemand schien den Fleischklops mit Nachschub zu versorgen. Wenn du ein Ballon wärst, würdest du gleich platzen. Und wenn du ein höfliches kleines Mädchen wärst, dann hättest du gefragt, Verzeihung, darf ich bitte eintreten? Verzeihung, darf ich bitte eintreten? Du bist ja schon drin. Jetzt musst du sagen, Verzeihung, darf ich bitte wieder gehen? Verzeihung, darf ich bitte etwas fragen? Nein, ich bin bei der Arbeit. Arbeit? Aber du bist doch gerade beim Essen. Arbeit? Also, was ist los? Ich will etwas zu essen holen, für die Grünlinge. Kann ich abgeben. Was? Ich kann nichts abgeben. Natürlich kannst du was abgeben. Von deinem Teller, da würden 50 Leute satt. Verschwinde. Ich verschwinde aber nicht. Dann setz dich da hin und mach ja keinen Mucks, bis ich fertig bin. Ich kann mich sonst nicht konzentrieren. Psst. Hey, du da. Hä? Meinst du mich? Von dem Kuck kannst du keine Hilfe erwarten. Wer bist du denn? Ich bin der Kuckkoch. Ich versorge Mr. Hock mit Pizza, Quark, Linsensuppe, Spargel, Blutwurst und Rührei. Mehr Fraß! Ich bekomme! Du musst ins Feld gehen. Wie komme ich denn dahin? Geh zum südlichen Schlosstor. Von da kannst du in der Ferne schon die Kuhkürbishaufen sehen. Und die Kuhkohlköpfe und die Kuhkarottenkisten. Kuhkoch! Fraß! Vielen Dank. Kuh, keine Ursache. Fraß! Teufel mit Anstand und Tischmanier. Gib mir zu essen, gib mir zu essen, gib mir zu essen, ich muss expandieren. Im Schloss liefen nur wenige Tiere herum, die meisten waren Hunde. Ein Hund fragte Lorina, wohin sie wolle, und erklärte ihr den Weg zum südlichen Schlosstor. Sie stellte fest, dass an vielen Wänden das Bild eines lächelnden Schweins angeklebt war. Unser geliebter Schweinechef stand darunter. Sie überlegte, ob Mr. Hock vielleicht der geliebte Schweinechef war, der sich in den letzten Jahren nur etwas unförmig gefressen hatte. Als Lorina zum Feld kam, sah sie, dass es von Grünlingen bewirtschaftet wurde. Anderen Grünlingen als denen, die sie aus dem Norden kannte. Die hier waren längst nicht so dünn und blass wie Tanga und ihre Familie. Es gab auch ein paar Hunde, aber die arbeiteten nicht. Weiter hinten knisterte ein großes Feuer. Die Grünlinge waren damit beschäftigt, die unterschiedlichsten Gemüsesorten dorthin zu schleppen. Kartoffeln, Karotten, Kohlköpfe, Zwiebeln, Tomaten. Und zu ihrem Entsetzen sah Lorina, dass das ganze Gemüse ins Feuer geworfen wurde. Halt! Nein, das dürft ihr nicht! Nicht das Gemüse verbrennen! Halt! Aufhören! Wer ist hier der Chef? Das bin ich. Ein Schaf. Na und, Watterjen? Was glaubst du, was du bist? Gaff nicht so blöde! Lass mir ja das Feuer nicht ausgehen! Bitte hört doch auf, das Gemüse zu verbrennen! Wir brauchen es für die Grünlinge im Norden! Das ist so eine Schnutze! Weitermachen! Nein! Du verstehst mich nicht! Drüben auf der anderen Seite gibt es Grünlinge, die am Verhungern sind! Du verstehst nicht, Kindchen! Der Fraß ist nicht zum Fressen, der ist zum Verfeuern! Aber das ist doch gute Nahrung! Natürlich! Menzig, stell Schrott her! Alles erste Sahne! Aber warum muss es denn dann verbrannt werden? Ganz einfach, wir haben der Quote ausgeschöpft! Was ist denn eine Quote? Eine Quote ist der Ding, wo wir ausschöpfen! Und nu verpiss dich, bevor ich dir vorne rüberhalte! Aber ich... Nicht, aber das mit der Quote ist Befehl von oben! Also frag mal kein Loch im Bauch, sondern je zum Sparschwein. Oder noch besser dahin, wo der Pfeffer wächst. Na los, mach dich vom Acker, sonst hetzig der Hunde auf dir. Weiter, weiter, lass das Feuer nicht ausgehen, verdammte Bande. Schlaf nicht ein, das ist ja noch schöner hier. Wo sind wir denn? Also, Hacken zusammen und weitergemacht. Eins, zwei, drei und Ohrenupf und Bauch und Arschbacken zusammen. Lorina musste erkennen, dass die ganze Sache nicht so einfach war, wie sie gehofft hatte. Sie konnte einfach nicht begreifen, dass ihr weder die Bürokratte noch Mr. Hock noch das Landwirtschaf helfen wollten. Aber Lorina ließ sich nicht entmutigen und fragte auf dem Rückweg einen der Wachhunde am Südtor nach diesem Sparschwein, das ja offensichtlich für die Quoten verantwortlich war. Der Hund kläffte ein großes, rotes Haus mit prächtigen Arkaden an, das gleich neben dem Schloss stand. Sein brauchst du Geld. Ein reiches Schwein beherrscht die Welt. Bist du reich sein, brauchst du Geld. Ein reiches Schwein beherrscht die Welt. Ohne Moos, du armes Tier, hast du keine Hoffnung mehr. Bist du reich sein, brauchst du Geld. Ein reiches Schwein beherrscht die Welt. Auf alles leg ich deine Steuer, Luft und Wasser, Reis und Feuer. Was du isst, was du trägst, auf alles, was du hast und bist. Als Lorina das Herrenzimmer der Sparschweinvilla betrat, schrubbte sich der Hausherr gerade mit ein paar Goldstücken die blasse Bauchschwarte. Armes Tier, hast du keine Hoffnung mehr. Willst du reich sein, brauchst du Geld. Ein reiches Schwein beherrscht die Welt. Auf alles leg ich deine Steuer. Luft und Wasser, Reis und Feuer. Was du isst, was du kriegst. Auf alles, was du hast und bist. Das ist aber kein schönes Lied. Ich finde es schön. Und nur auf mich kommt es an. Gib mir mal diesen 1000-Markschein da, ich will mir die Nase putzen. Warum nimmst du denn kein Taschentuch wie jeder andere? Weil ich nicht wie jeder andere bin. Ich bin das Sparschwein. Also raus mit der Sprache. Wie viel hast du dabei? Dabei? Nichts. Ich wollte wissen, was Quoten sind. Warum? Das Landwirtschaf sagt, es kann den Grünlingen im Norden nichts zu essen geben. Wegen der Quoten. Also, was heißt das? Das ist ziemlich kompliziert. Hat was mit Ökonomie zu tun. Davon verstehst du nichts. Na, dann erklär's mir doch. Ja, also, wenn du den Grünlingen was zu essen gibst, kommen gleich alle und wollen auch was. Und zwar umsonst. So viel zum Thema Echo. Mit der Ökonomie ist es noch komplizierter. Warum gibst du deinen Grünlingen kein Geld? Dann könnten sie sich damit Essen kaufen. Geld gibt man nicht weg. Man behält es für sich. Hier, bei mir. Aber die Grünlinge im Norden hungern. Außerdem ist alles voll mit Rauch, der sie krank macht. Wenn die da draußen hungern, dann ist das ihr Problem. Und am Rauch kann ich sowieso nichts ändern. Das fällt ja gar nicht in meinen Aufgabenbereich. Da musst du schon zum Keiler, ins Ministerium für Sicherheit, Arbeit und Umwelt. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich will noch ein bisschen planschen. Blöd, Mann. Also machte sich Lorina auf ins Ministerium für Sicherheit, Arbeit und Umwelt. Das Gebäude war nicht schwer zu finden. Immer der Nase nach hatte ihr ein Schabrackenschakal, der vor dem Eingang der Villa hing, mit auf den Weg gegeben. Kehren wir zurück, zurück zur Natur, zu unserer lieben Mutter. Kehren wir zurück, zurück zur Natur, zu unserer lieben Mutter. Kuh auf der Weide, Huhn auf der Heide, fresse nur Biofutter. Kuh auf der Weide, Huhn auf der Heide, fresse nur Biofutter. Und tatsächlich roch Lorina den Leiter des Ministeriums, lange bevor sie ihn sehen konnte. Sie fand ihn allerdings nicht, wie einige der Angestellten, in einem stinkenden Schweinekoben. Nein, er hielt sich in einem komfortablen Büro mit elektrischem Licht und einer bequemen Schlafcouch auf. Die Luft ist frisch, frisch und sauber, ein Wind wie süße Küsse. Blühende Wälder, üppige Felder, fröhlich fließende Flüsse. La la la la la la la la la la la la la la la la. Das ist aber ein schönes Lied. Freut mich, dass es dir gefällt. Ich habe es gerade erfunden. Was kann ich für dich tun? Wer bist du eigentlich? Ich heiße Lorina. Ich wollte ursprünglich einen Aufsatz für Mr. Blair schreiben mit dem Titel »Ein besonderer Ort«. Oh, da bist du hier. Goldrichtig, Lorina. Naja, aber auf dem Weg hierher habe ich die Grünlinge im Norden getroffen und denen geht es ziemlich schlecht. Unter anderem wegen dem Rauch, der vom Schloss kommt und alles vergiftet. Ja, Lorina, ich habe davon gehört. Das Sparschwein meinte, du könntest vielleicht etwas dagegen tun. Das ist leider nicht so einfach. Wir können unsere Brennöfen nicht so mir nichts, dir nichts ausschalten. Brennöfen? Naja, wir brauchen nun mal eine bestimmte Menge Energie, damit unser schönes Schloss weiterhin so schön bleibt. Oder wie dein Mr. Player sagen würde, ein besonderer Ort. Ja, aber dann sind die Brennöfen offensichtlich schuld an dem Rauch. Im Norden ist alles ganz vernebelt und der Rauch kratzt in der Lunge. Sagst du denn auch wirklich die Wahrheit? Natürlich. Ich hab's doch selbst gesehen. Ja, sehen ist nicht beweisen. Ich bin wirklich der Letzte, der das einfach so hinnehmen würde. Aber ich kann die Brennöfen natürlich nicht stilllegen, nur weil du dich mal räuspern musst. Aber... Nein, kein Aber. Vielleicht liegt es ja an etwas ganz anderem. Ich würde ganz schön dumm dastehen, wenn ich die Öfen stilllege und dann sind die gar nicht schuld an dem Missstand. Ja, da müssen wir noch mal ganz von vorne überlegen. Die ruhige Hand, das ist das Wichtigste. Lorina verließ das Büro. Der Keiler konnte oder wollte ihr nicht helfen und sie hatte keine Lust, noch mehr Zeit bei ihm zu verlieren. Er bemerkte nicht einmal, wie sie aus dem Büro schlüpfte. Da stand sie nun ratlos im Gang und hätte gut einen Freund brauchen können. Mist! Sie war traurig und wütend zugleich. Wen konnte sie fragen? Die Grünlinge warteten schließlich auf ihre Hilfe. Lorina sah sich um. Über der mächtigen Eingangstür zum Büro lächelte von einem Ölgemälde der geliebte Schweinechef. Unserem geliebten Schweinechef. So stand es jedenfalls auf einem kleinen Schild. Sie hatte schon im Schlosshof ein riesiges Standbild von ihm gesehen. Vielleicht war der Schweinechef ja sehr nett. Und überhaupt das süßeste aller Schweine. Na klar. Schließlich musste es ja einen Grund geben, warum der geliebte Schweinechef so geliebt wurde. Vielleicht wegen seines großen Herzens. Hast du gehört? Ich brauch dich gar nicht mehr und die Grünlinge brauchen dich auch nicht. Der Schweinechef wird das nämlich alles erledigen. Also machte sich Lorina auf den Weg. Warum war sie nicht schon längst auf die Idee gekommen, direkt zu ihm zu gehen? Bestimmt könnte er den Befehl ausgeben, die Brennöfen stillzulegen und Nahrungsmittel an die Grünlinge zu verteilen. Sie fand heraus, dass der geliebte Schweinechef im Westflügel des Schlosses residierte. Die Räume waren üppig. Überall hingen Gemälde mit berühmten Schweinen vergangener Jahrhunderte. Auf den Tischen lagen schwere Damastdecken und schweres Silberbesteck. Daneben funkelten Gläser und wertvolles Porzellan. Knöcheltiefe Teppiche und dicke Samtvorhänge, soweit das Auge reichte. Und ganz hinten, ganz hinten am Ende des riesigen Raumes stand ein Thron aus Gold und Edelstein. Und auf diesem Thron saß, in purpurner Robe und mit Juwelen besetzter Krone, der geliebte Schweinechef. Hallo. Mein Name ist Lorina. Eigentlich wollte ich ja einen Aufsatz für Mr. Blair schreiben, aber jetzt komme ich wegen der Grünlinge. Sie verhungern, weil sie nichts zu essen haben und sie ersticken vom Rauch der Brennöfen. Bist du okay? Entschuldigung. Kannst du mich hören? Kannst du mich sehen? Weißt du überhaupt, dass ich hier bin? Es war zwecklos. Lorina zupfte sogar am Purpurgewand des geliebten Schweinechefs, aber der spürte, hörte und sah nichts. In seinem Schweinefuß hielt er einen runden silbernen Gegenstand mit einem langen Griff. Es war ein Spiegel. Der Schweinechef hatte sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt. Lorina war müde und unglücklich. Den ganzen Vormittag war sie herumgelaufen und hatte nichts, aber auch gar nichts erreicht. Am liebsten hätte sie sich hingesetzt und einfach losgeheult. Aber dazu war sie zu hungrig. Also ging sie zurück in die Küche und sprach mit dem Kuckuck, ganz leise, sodass der fette Mr. Hock in Ruhe weiterschnarchen konnte. Der Kuckuck war eine gute Seele. Er gab Lorina nicht nur was für gleich, er packte ihr auch noch ein großes Fresspaket für die Grünlinge ein, was natürlich strengstens verboten war. Lorina würde Tanga, Birim und den anderen jetzt erst einmal was zu Mittag bringen, dann zurückkommen und alles richtig organisieren. Halt! Als Lorina in die Nähe des Tores kam, huschte der Mausmeister aus seiner kleinen Amtsstube heraus. Wohin willst du? Raus! Was denn in der Tüte? Essen! Dachte ich mir gleich. Ist aber verboten. Was ist verboten? Das Hopp- und Exportieren von schlosseigenem Schlossessen aus dem Schloss heraus in jedwede Richtung. Mach keinen Quatsch, schließ das Tor auf und lass mich raus. Zum Ecken, zweiten und letzten rückt die Tüte raus. Nein, das ist für die Grünlinge. Dann muss ich dich eben Kraft meiner Wandsgewalt verhaften. Du meinst verhaften? Ich bin aber trotz deiner Amtsgewalt viel größer als du. Hey, das Gesetz ist aber um ein zweieinhalbfaches größer als wir beide zusammen. Du bist verkraftet. Nein, bin ich nicht. Das wollen wir doch gleich mal sehen. Was soll denn das? Wollen wir doch mal sehen, wer hier größer ist. Du oder die Pracht des Gemetzels. Ich oder wer? Wo brennt's? Hier. Sie rückt die Tüte nicht raus. Und jetzt will sie sich auch nicht verkraften lassen. Los, gib ihm sofort die Tüte. Da ist doch wirklich nicht viel drin. Könnt ihr nicht einfach ein Auge zudrücken? Nein, geht nicht. Du bist verkraftet, verstanden. Nero, Nero, schafft sie in den Kerker. Mit dem größten Vergnügen. Hey, lass mich in Ruhe. Oh ja. Du brauchst dich nicht zu verbeugen. Lorina saß auf dem kalten und feuchten Steinboden. Sie blickte sich um, konnte aber niemanden sehen. Ihre Augen hatten sich noch nicht an die Dunkelheit in dem muffigen Kerker gewöhnt. Ich bin hier. Hier drüben in der Ecke. Es gibt aber vier Ecken. Ich bin in der Ecke rechts von dir. Ach, da. Wer bist du denn? Ich bin der König des Schlosses. Und wer bist du? Ich bin Lorina. Freut mich, dich kennenzulernen. Lorina. Ist denn da noch jemand außer uns? Ach, das sind nur die Galgenvögel. Die sind harmlos. Der Wächter hält sie hier, weil ihnen das feuchte Klima bekommt. Wahrscheinlich denkst du jetzt, dass ich nicht gerade wie ein König aussehe. Auf die Garderobe wird hier leider nicht sehr viel Wert gelegt. Ich hätte dich, glaube ich, eher für einen Grünling aus dem Norden gehalten. Du erinnerst mich ein bisschen an Kasim. Kasim. Naja, ich bin schon auch ein Grünling, aber ein ganz anderer Grünling als die Grünlinge, die du da draußen vor dem Schloss getroffen hast. Das ist nicht so einfach mit dem Unterschied zwischen draußen und drinnen. Naja, jedenfalls war ich hier im Schloss der König, bis die Schweine an die Macht kamen und mich in diesen Kerker warfen. Hast du schon mal versucht, aus dem Kerker zu fliehen? Zu fliehen? Ja, abhauen, verduften. Ja, ich verstehe schon. Aber die Mauern sind hier ziemlich dick. Wollt ihr noch einen Gefangenen bringen? Nein, das ist bloß der Hüterputer. Bringt das Futter. Du meinst unser Abendessen? Schön wär's, das ist für die Galgenvögel. Die werden besser versorgt als wir. Warum verstecken wir uns nicht einfach hinter der Tür und überwältigen diesen Hüterputer, wenn er die Vögel füttert? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Meistens hat er die beiden Köter dabei. Manchmal kommt er aber auch allein. Da könnte es unter Umständen gehen. Vogelsemmel sammeln Samenmüll. Wir müssen doch auch was essen. Du kriegst sowieso nichts. Morgen früh wirst du seiner Grundzeit dem Richter und den Mitglitschern der Jury vorgeführt. Da muss man nicht dann sein. Am nächsten Morgen, gleich nach Sonnenaufgang, hatte der Hüterputer, begleitet von den beiden Hunden, Lorina aus dem Kerker geholt und in den Raum geführt, wo der Prozess stattfinden sollte. Alles erhebt sich zu Ehren seiner Grundzeit. Lorina wurde in eine Art Loge geführt, von der aus man auf einen großen Raum voller Zuschauer hinuntersehen konnte. Direkt unter der Loge krächzte ein großer schwarzer Vogel, der Protokollkrabe. Riffelspitz, Epimpf, Ex Gloria, hier mit David, Viva Victoria. Durch eine Tür rechts von Lorinas Loge trat ein dickes, altes Schwein ein, das in einen schwarzen Talar eingewickelt war und sich eine weiße Lockenperücke auf den Kopf gezwängt hatte. Hudelmates klemm stets in Pimpico. Insofern als quid pro quifico. Langsam und mit sorgsam einstudierter Würde torkelte das Schwein auf seine Bank zu und ließ sich darauf nieder. Seine Grundzeit blickte als erstes hinüber zu einer Kanzel am anderen Ende des Raums. Lorina sah dort 12 Schlangen, die in 2 Sechserreihen aufrecht saßen. Mit Glitscher, der Jury. Ihr könnt mich doch nicht schon vor dem Prozess für schuldig befinden. Ich kann dich für schuldig befinden, wann immer ich Lust dazu habe, weil ich nämlich der Richter bin. Warum macht ihr mir dann überhaupt den Prozess? Weiß ich nicht. Warum machen wir hier den Prozess? Justitius, ex hoc weg. Kein Platz für diesen Schweinezeck. Genau. Fangen wir an. Eure Grundzeit müssten jetzt dem Staatsanwalt das Wort erteilen. Und wo bleibt die Verteidigung? Es gibt keine. Das beweist, dass sie schuldig ist. Die Staatsanwalt-Eule hat das Wort. Ich fordere die Vernehmung des ersten Zeugen. Die Bürokrate sitzt bereits im Zeugenstand. Sie wusste nicht, wie lang ihr linkes Bein ist. Oder wie viele Haare sie auf dem Kopf hat. Schockierend. Dafür kriegt sie 10 Jahre. Bestreitest du den Anklagepunkt? Was für ein Anklagepunkt? Wetten, dass du auch nicht weißt, wie lang dein linkes Bein ist? Natürlich weiß ich das. Es ist genauso lang wie mein rechtes Bein. Okay. Aber wetten, dass du nicht weißt, wie viele Haare du auf dem Kopf hast? Natürlich weiß ich das. Gar keine. Ich habe nur Federn. Damit hatte die Staatsanwalt-Eule einen wichtigen Punkt gemacht. Der nächste Zeuge hätte Mr. Hock sein sollen, aber er war nicht in der Lage gewesen, den Küchentisch zu verlassen und deshalb trat nun das Landwirtschaf in den Zeugenstand. Die Kleine wollte mir daran hindern, den ganzen Schmonzes ins Feuer hinzuwerfen. Mit anderen Worten, sie versuchte zu verhindern, dass du die Nahrung verbrennst. Exakte Menge, euer Durchlaucht. Heißt das, sie versuchte, dich daran zu hindern, Nahrung zu verbrennen? Genau das, eure Grunzheit. Und warum ist das ein Verbrechen? Priester, Nabelschmier und Gicht sind für Leichtgewichte nicht. Ganz genau. Ich glaube, wir haben genug gehört. Wir haben es hier mit einer gefährlichen Kriminellen zu tun, die vor keinem Verbrechen zurückschreckt. Damit ist das Plädoyer der Staatsanwaltschaft abgeschlossen. Darf ich noch was zu meiner Verteidigung sagen? Das ist doch wohl der Gipfel. Und jetzt Ruhe, du verschiedene Person. Seine Grundzeit möchte etwas sagen. Also ich will jetzt diesen äußerst schwierigen, außerdem komplizierten Fall zusammenfassen. Das Verbrechen muss der Strafe angemessen sein. Aus diesem Grund ist es klar, dass man den Tag nicht vor dem Morgen bejammern sollte. Früh übt sich, was ein Lehrling bleiben will, denn schließlich wäscht ein Fuß den anderen. Und was Hänschen nicht lernt, hat Gretel schon lang an den Haken abgelaufen. Grandios. Alle Tage ist eben kein Montag und das kluge Schwein denkt an sich selbst zuletzt. Deshalb meine Frage an die Mitglieder der Jury. Wie lautet euer Spruch über diese schuldige Gefangene? Schuldig. Na wunderbar. Hiermit verurteile ich die Gefangene also zur Alleinschuld. Sobald ich mich ein wenig von den Strapazen des Prozesses erholt habe, soll ihr öffentlich der Kopf abgehackt werden. Zweimal. Zweimal könnt ihr mir den Kopf nicht abhacken. Doppelt geköpft hält besser, schafft die Frau. Traditionell fanden die Hinrichtungsfeierlichkeiten in unmittelbarem Anschluss an die Verurteilung statt. Es gab lediglich eine kurze Pause, in der die Henkersmahlzeit verabreicht wurde. Eine exquisite Folge köstlichster Gerichte. Saurer Bratfisch mit Kutteln, Presskopf im Spinatbett, Lungenhaschee und zum Nachtisch Fettbämmen mit Griebenschmalz. Traditionell bekam nicht der Gefangene das Essen, sondern seine Grundzeit, der Richter, der sich danach immer noch ein halbes Stündchen ausruhte, bevor es auf den Hof des Schlosses hinausging, wo die Zeremonie stattfinden sollte. Das war der einzige Platz im Schloss, der groß genug war, um alle Zuschauer aufzunehmen. Vor dem Richter saß der Protokollgrabe. Daneben stand eine Kiste mit der Aufschrift: Kopf auf die Kiste legen und Klappe halten. Seine Grundzeit überlegte sich gerade, ob man die Henkersmahlzeit aus Gesundheitsgründen nicht besser auf 2 Tage verteilen sollte, als Lorina die Stufen heraufgeführt wurde. Die Gefangene, euer Grunzheit. Na, da bist du ja wieder. Sie werden mir doch nicht wirklich den Kopf abhacken. Nein, natürlich nicht. Das besorgt der Scharfrichter. In diesem Augenblick betrat der geliebte Schweinechef die Loge. Lächelnd und winkend wie immer und begleitet von einer Reihe anderer Schweine. Die Hunde, die auf dem Hof verteilt waren, knurrten ein bisschen und schon war die Menge vom Auftritt des herrlichen Schweinechefs begeistert. Im Schweinechef ein dreifaches Vivat! Vivat! Vivat! Bringt den Scharfrichter herein! Dankeschön! Vielen Dank. Na, dann wollen wir mal wieder. Du bist also der Scharfrichter. Na ja, also... Sag mal, tragen alle Scharfrichter eine Maske? Nein, aber ich kann mal kein Blut sehen. Du müsstest dich jetzt mal hinknien und den Kopf auf die Kiste legen. Dann kann ich dir mal mit der Axt den Kopf abschlagen. Scharfrichter, walte deines Amtes! Der Scharfrichter ließ seine Axt hoch in der Luft schweben. Lorina hob den Kopf von der Kiste und alle Augen starrten in die Richtung, aus der die Stimme kam. Durch die Menge drängte sich der König, der aus dem Gefängnis entkommen sein musste. Er hatte jetzt eine schwere Krone auf dem Kopf und erteilte Befehle nach rechts und nach links an schwer bewaffnete Grünlinge, die Lorina noch nie gesehen hatte. Die Begeisterung der Zuschauer über den Auftritt ihres ehemaligen Königs hielt sich in Grenzen, aber das störte ihn offenbar nicht sehr. Hero und Nero rasten zusammen mit ihren Kollegen in die Menge und machten sich an den Beinen und Füßen der Zuschauer zu schaffen. Es dauerte nicht lange, da waren alle davon überzeugt, dass der König doch seine Qualitäten hatte. Wenn ihr brav seid und tut, was mein König euch sagt, dann werden euch die Hunde in Ruhe lassen. Um die Menge zu beruhigen, ließ der alte neue König ein bisschen Kaufhausmusik auflegen. Dann ging er zu Lorina auf die Plattform, wo sich außer ihr nur noch der Scharfrichter und seine Grunzheit befanden, der nach dem anstrengenden Henkersmahl ein wenig eingedöst war. Der König band Lorina die Hände los. Das war ja ganz schön knapp. Eine Minute später und der Scharfrichter hätte mir den Kopf abgehackt. Wie hast du es nur geschafft, dass die Hunde gehorchen? Hunde gehorchen jedem, den sie für eine Autorität halten. Außerdem habe ich ihnen die besten Knochen im ganzen Schloss versprochen. Also, ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Geht die Hinrichtung jetzt weiter oder nicht? Natürlich geht sie weiter, eure Grunzheit. Allerdings in etwas veränderter Besetzung. Los, schafft ihn zu den anderen Schweinen. Was passiert denn jetzt mit ihm? Mach dir um ihn keine Sorgen. Seine Richtertage sind gezählt. Komm mit, wir haben was zu feiern. Als Lorina mit dem neuen König durchs Schloss ging, wunderte sie sich, wie schnell die Tiere verschwunden waren. Außer einigen Hunden, die ein paar versprengte Kreaturen von einer Ecke in die andere scheuchten, begegneten ihnen nur noch Grünlinge, die stehen blieben und sich verbeugten, sobald sie den König sahen. Im Thronzimmer sah alles genauso wie früher aus, nur der mit Gold und Edelsteinen geschmückte Sessel war jetzt leer. Davor lag der zerbrochene Spiegel des Schweinechefs. Ich hoffe, es ist inzwischen alles gründlich desinfiziert. Die Schweine haben hier nämlich gehaust. Ja, ich weiß. Ich war schon mal da und habe den Schweinechef besucht. Unser geliebter Schweinechef. Wenn meine Leute mit den Säuberungsarbeiten fertig sind, lasse ich den ganzen Schweineplunder hier rauswerfen. Setz dich doch. Möchtest du eine Tasse Tee? Mich würde eher interessieren, ob es Tange und Birim gut geht. Und Kasim, hast du sie schon ins Schloss bringen lassen? Und was ist aus Tangas Mutter? Langsam, langsam, eins nach dem anderen. Zunächst möchte ich dir für die Hilfe danken. Ohne deinen Fluchtplan würde ich wahrscheinlich heute noch im Kerker schmoren. Sag mir jetzt endlich, was mit Tanga, Birim und Kasim ist. Das sind doch auch Grünlinge, so wie du. Nein, Lorina, nicht wie ich. Sie sind draußen. Es kommt auf die Drinner an. Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Weißt du, wenn sie hier ins Schloss kämen, müssten wir sie ernähren und einkleiden. Wo soll ich denn das alles hernehmen? Aber ich könnte doch... Du meinst es ja gut, aber für alle reicht es eben nicht. Ein weiches Herz ist schön und gut, aber mit einem weichen Herzen kann man eben kein Schloss regieren. Hier, nimm doch eine Praline. Ich will keine Praline. Wo hast du eigentlich den Richter und die anderen Schweine hinbringen lassen? Zum Frühstück. Zum Frühstück? Die dreckigsten Schweine geben den knusprigsten Speck. Du lässt sie umbringen. Das ist immer noch die beste Art, jemanden zu beruhigen. Du bist ein schlechter König. Du bist gierig und knauserig und egoistisch und grausam. Habe ich je das Gegenteil behauptet? Aber wenn du nicht aufpasst, werde ich ein noch schlechterer König. Also hüte deine Zunge. Ich sage, was ich will. Jetzt verstehe ich, warum dich die Tiere eingesperrt haben. Du bist grausam zu ihnen und du bist grausam zu deinen eigenen Leuten. Wärst du doch nur im Kerker geblieben. Dann würdest du jetzt ohne Kopf dastehen. Das gibt dir noch lange nicht das Recht, die Tiere umzubringen. Du bist ein noch größeres Schwein als die Schweine. Das reicht. Jetzt hast du den Bogen überspannt. Ordonnanz! Ordonnanz! Der König ließ Lorina aus dem Palast schaffen. Sie sollte binnen einer Stunde das Schloss verlassen. Andernfalls würde er sie zurück in den Kerker stecken. Dort könne sie sich dann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag über die Zustände beschweren, hatte er ihr noch hinterhergerufen. Lorina zog sich in eine unbewachte Seitengasse des Schlossplatzes zurück und überlegte eine Weile. Dann entschied sie, dass sie weder das Schloss verlassen noch in den Kerker wollte. Sie hatte eine andere Idee. Dazu brauchte sie allerdings Hilfe. Also wartete sie, bis es dunkel war und machte sich dann auf den Weg zu den Hundezwingern, wo sie Hero und Nero einen Besuch abstattete. Psst. Hero! Nero! Ein Gespenst. Ach Quatsch, ich bin's. Lorina. Jetzt hört mal gut zu. Wir müssen einen sehr, sehr wichtigen Auftrag für den König erledigen. Weil die Hunde nicht wussten, dass Lorina und der König Streit gehabt hatten, klang das ganz interessant für sie. Sie stellten sich vor, wie der König ihnen vor Dankbarkeit die Hand auf den Kopf legen, ihnen Medaillen umhängen und die Siegerknochen beim Wettbewerb Hund des Jahres überreichen würde. Also es geht um Folgendes. Der König wünscht, dass wir den Grünlingen im Norden etwas zu essen bringen. Essen bringen ist gut. Essen, fressen, noch besser. Das ist noch nicht alles. Im Palast hält sich ein betrügerischer Grünling auf, der behauptet, er sei der König. Der richtige König will nun, dass wir den Falschen aus dem Schloss schaffen. Ist dieser Betrüger ein sehr großer Grünling? Nein, er ist ungefähr genauso groß wie der König. Ihr müsstet euch nur ordentlich bissig an ihm zu schaffen machen. Ich übernehme das bissige Schaffen. Und ich das bissige Machen. Und dazwischen einen Knochen. Für Knochen ist keine Zeit. Ich habe immer Zeit für Knochen. Diesmal nicht. Der König ist böse, wenn wir uns nicht beeilen. Also los, auf zum königlichen Schlafgemach. Er wird natürlich gleich behaupten, dass er der König ist. Aber darauf dürft ihr nichts geben. Knurrt ihn einfach an und beißt ihn kräftig, wenn er sich wehrt. Im Schlafzimmer brannte ein Nachtlicht. Und Lorina konnte sehen, wie der König auf dem Rücken lag. Mit offenem Mund. Sein langer Bart wehte im Wind. Sie nahm eine Schere vom Tisch und schnitt ihm ritsch-ratsch den Bart ab. Dann beugte sie sich über ihn und schüttelte den König so fest sie konnte. Was? Steh auf! Was? Mach schon, sonst knabbern Hero und Nero ein bisschen an deinem Nachthemd. Das könnt ihr mit mir nicht machen. Ich lasse euch alle hinrichten. Gute Imitation. Sehr überzeugend. Sieh dein Morgenmantel an. Ich lasse dich köpfen und euch breche ich die Knochen. Er klingt wirklich ein bisschen wie der König. Ich bin der König. Aber jeder weiß doch, dass der König einen langen Bart hat. Das stimmt. Sie hat mir den Bart doch eben abgeschnitten, du Idiot. Das beweist, dass er nicht der König ist. Was? Dass er Hero immer einen Idioten genannt hat. Bist du etwa ein Idiot? Nein. Wenn er der König wäre, würde er das wissen. Ja, das stimmt. Also los, Schluss mit der Diskussion. Im Schutz der Dunkelheit gelangten die vier unbemerkt aus dem Schloss. Als sie den rauchigen Hügel hinuntergegangen waren, begann bereits der Morgen zu dämmern. Lorina wusste, dass es zum Lager der draußen lebenden Grünlinge jetzt nicht mehr weit war. Sie ist der Fels, auf dem alle Schlösser stehen, Wurzel des Lebens und der Liebe. In ihrem irdischen Leben ernährt sie uns ohne Fehl. Sie bringt das Licht auch denen, die im Dunkel sind, denn sie brauchen es am meisten. Mit ihrem Tod geht die heiligste aller Tugenden dahin, die Selbstlosigkeit. Eine Gruppe von Grünlingen stand um ein Grab, und Lorina konnte nun die winzigen Gestalten von Tanga und Birim entdecken, die neben Kasim standen und sich an ihm festhielten. Sie ist gestorben. Tanga und Birim haben ihre Mutter verloren. Lorina, der König und die beiden Hunde standen etwas abseits. Der König hatte aufgehört zu jammern. Er hielt jetzt den Kopf gesenkt, als wollte er auf der Erde etwas lesen. Als die Beerdigung vorbei war, zerstreute sich der Kreis von Grünlingen. Aber Kasim hatte die Besucher gesehen und kam auf sie zu. Lorina, du bist zurückgekommen. Und du hast sogar was zu essen mitgebracht. Viel ist es leider nicht. Und du bist also auch zurückgekehrt. Das ist der König. Ist er nicht. Er tut bloß so, als wäre er der König. Er ist der König und er ist nicht der König. Das verstehe ich nicht. Sein Name ist Wasim. Er ist mein Bruder. Er hat mich vom Thron gestoßen und sich selbst zum König gemacht. Wir wurden aus dem Schloss vertrieben und seither haben mein Volk und ich gelitten. Ich habe auch gelitten. Ich habe im Kerker gesessen. Du kommst nie wieder auf deinen Thron zurück, denn du bist nicht der König. Ganz genau. Du tust bloß so. Aber ich... Kasim ist der rechtmäßige König und er zieht mit Birim, Tanga und den anderen Grünlingen wieder ins Schloss. Schade, dass ihr Wasim nicht früher kennengelernt habt. Bevor ihn die Machtgier packte, waren wir nicht nur Brüder, sondern auch gute Freunde. Wenn du willst, kannst du mit uns ins Schloss kommen, Lorina. Das geht leider nicht. Ich muss morgen früh in die Schule. Kommst du uns dann mal besuchen? Ja, klar, gerne. Wir müssen jetzt gehen. Es gibt viel für uns zu tun. Auf Wiedersehen und viel Glück. Auf Wiedersehen, Lorina. Und Lorina machte sich auf den Weg und begann den Abstieg hinunter zum Wald, wo das schwarze Kaninchen schon ungeduldig auf sie wartete. Sie haben dich also nicht gefressen? Wer? Die Drausse natürlich. Ach, ganz und gar nicht. Die Drausse sind sehr lieb. Du hast alles falsch verstanden. Die Drinner waren die schlimm. Ach, Unsinn. Wie können die Drinner schlimm sein? Sie leben drinnen im Schloss. Die Drausse, die Grünlinge, das sind die Schrecklichen. Das weiß doch jeder. Du bist ein alter Miesepeter. Ich habe jedenfalls auch gute Nachrichten für dich. Na, da bin ich ja mal gespannt, was das für gute Nachrichten sein sollen. Sie hören jetzt mit dem Abholzen der Bäume auf. Sie werden eine bessere Methode finden, ihre Maschinen anzutreiben. So? Und was wären das für Methoden? Kaninchen verbrennen? Das schwarze Kaninchen ging mit Lorina bis an den Waldrand, von wo man schon ihr Haus sehen konnte. Sie hätte es noch zu einem Glas Karottensaft eingeladen, aber das Kaninchen wollte wieder zurück in den sicheren Wald. Zu Hause angekommen, setzte sich Lorina gleich an den Schreibtisch, um den Aufsatz für Mr. Blair zu schreiben. Das heißt, vorher erzählte sie ihrer Mutter noch, was in der Zwischenzeit passiert war. Nicht alles. Ja, um ehrlich zu sein, eigentlich fast gar nichts und nur bis zu der Stelle, wo sie Tanga und Birim begegnete. Als die Mutter meinte, dass das sicherlich nur wieder ein wilder Traum gewesen sei, mochte Lorina nicht mehr weiter erzählen. Sie ging in ihr Zimmer, knipste das kleine Kofferradio an, dann schlug sie ihr Schreibheft auf und überlegte, wie man mit dem Aufschreiben so einer Geschichte am besten anfängt. Ich ging in den Wald. Sie hörte auf und strich den Satz durch. Irgendetwas stimmte nicht. Ich traf das schwarze Kaninchen am Waldrand. Das erschien ihr schon viel besser, aber ganz richtig kam es ihr immer noch nicht vor. Nee. Vielleicht sollte ich nicht mit Lorina anfangen. Okay. Du musst nämlich wissen, sagte das schwarze Kaninchen, dass es im Schloss zwei Arten von Leuten gibt. Du musst nämlich wissen, dass es im Schloss zwei Arten von Leuten gibt. Das ist gut. Das Drinnenvolk lebt drin und ist dufte. Und die Manieren wohl erzogen und gesittet. Aber dann gibt es dann noch die Draußen. Schloss draußen drin. Kinderhörspiel nach dem gleichnamigen Buch von David Henry Wilson, aus dem Englischen von Helmut Winter. Mit Julia Hummer als Lorina. Das Kaninchen war Irm Hermann, Kasim und Wasim, Wolfgang Kondrus und der Erzähler Bernhard Schütz. In weiteren Rollen Ilka Teichmüller, Regina Lemnitz, Joachim Kaps, Klaus Manchen, Peter Schlesinger, Henrik Arnst, Sven Plate, Hans Diehl und Jürgen Holz. Ton und Technik Karl-Heinz Stoll, Peter Kainz und Renate Tiffert. Musik, Der Deutung und das Roh. Regieassistenz, Camilla Perl und Nana Rademacher. Hörspielbearbeitung und Regie, Robert Schön. Produktion, Südwestrundfunk 2001.